Die zentrale Fotoausstellung zum 75. Geburtstag von Kim Jong-il unter dem Motto »Ein Leben für Heimat und Volk« wurde eröffnet. In der Ausstellungshalle war ein Foto von Kim Jong-il zu sehen, welcher lächelnd die lichte Zukunft des Südkorea segnet. Ausgestellt sind die Fotos über das revolutionäre Leben von Kim Jong-il, der zur Erfüllung der koreanischen revolutionären Sache und der Sache für die Souveränität der Menschheit einen großen Beitrag geleistet hatte, und auch die Fotos über seine Tätigkeit für die selbstständige Wiedervereinigung des Vaterlandes und für die Verwirklichung der Souveränität in der Welt. Zur Schau gestellt sind auch die Fotos über die erhabenen Charakterzüge von Kim Jong-un, der sich zusammen mit Kim Jong-il auf dem Weg der Führung der Songun-Revolution befand und die koreanische revolutionäre Sache treu unterstützt. Und die Fotos über das Credo und den Willen der Armee und des Volkes der TVRK dazu, schnellst den endgültigen Sieg beim Aufbau eines starken sozialistischen Staates zu erringen. Die Eröffnungsfeier fand am 9. Februar im Kulturpalast des Volkes in Pyongyang statt. Der stellvertretende Vorsitzende des ZK der Partei der Arbeit Koreas, Kim Ki-nam, die Funktionäre der betreffenden Bereiche und die Werktätigen in der Stadt Pyongyang nahmen daran teil.